Glocks und Coca, Geld von Host aus Osteuropa. Jetzt ist es richtig was, wie der Boss beim Poker. Wenn er wieder mal um sein Haus spielt, wie die kreischenden Blagen. Mit ihm feiern das Stars aus den Vereinigten Staaten. Stars FIFA Longoria, in der Hulk in G's gedruckt. Ein Kollege ballert jeden Tag rum wie Alkoholiker. Sammelt Kiefernholz Mobiliar aus dem 17. Jahrhundert und Spiegel, in denen er sich beim Trainieren selbst bewundert. Bring den Trizeps in Form, den Bizeps in Form und definier den Körper wie ein Anatomie-Lexikon. Ich muss stark sein, denn allein meine Armbanduhr wiegt 60 Gramm. MCs machen auf Pimper, aber haben gerade mal so viel Sex wie Mon. Rapper sind seltsam, rappen, dass sie Geld haben. Obwohl jeder sieht, ihr bis läuft, schleppen die Hotelpagen, die meine Gepäckkoffer voll Geld tragen. Sich hechelt und schnell atmet, hoch über die Treppen in Stock 11 plagen. Und dann zusammenbrechen und erstmal liegen bleiben. Ich steige über sie drüber, step in die Suite hinein und ziehe eine Line. Ey, yo, Bitch, ich hab ein Riesenteil und selbst in Krisenzeiten mehr Handschwein als die Bibelseiten. Ich schmuggel in Bands, Pep, kiloweise. Angespannter Sixpack, Mads, Heads, Titelseite. K.O. Doppel L, maskuline Boss-Aura. Deine Bitch im Hotel, Gangbang, Schocktrauma. Du bist schocksauer, packst dir an den Kopf, willst dich rächen? Schickst mir deinen Bodyguard auf Stoff. Doch den Uppercut vom Boss wird der Typ nicht überleben. Deutsche Rapper, ich bin ihnen lyrisch überlegen. Bin ihnen psychisch überlegen. Und sie sehen, nachdem sie intensive Pimp-Slaps kriegen, ich bin ihnen auch physisch überlegen. Sie sind Untermenschen wie Boden. Ich verprass in hochexklusiven Modeboutiken. Umgerechnet 160 Millionen. Bunkercash in den Hosen, Taschen und du Bastard kriegst. Erstmal siehst du auf meine haushohen Plasma-Screens. Guck auf dein Body, du bist im Fitnessverein, doch hast ne Frauenstatur, so wie Liberty Island. Guck auf die Bitches, wie sie kreischen, der Boss tritt in die Eisen, bis die Bridgestone-Reifen durchdrehen wie Jack Nicholson in Shining. Guck aufs Ziffernblatt, der Breitling. Guck auf die Hater, wie sie im Netz haten, doch im Real-Life Blickkontakt vermeiden. Guck auf mein Business für die Liste der 10 reichsten. Fehlt so ein klitzekleiner Trick, wie wenn Trick und Track zu zweit. Es ist Kollega Muskelberg, ich laufe mit Luftgewehren, Schuhen aus Krokodile, der Hund umher. Verschotzt durch Siebe, dein Hund im Herz, du Tunkelnerv. Hör auf den Boss, hol mir deine Mutter her. Und wir verbringen die Zeit mit Doktor, spielen wie Gutenberg. Während ich im Hammer sitz, deine Mama flickt, trägst du Tanga-Slips und spritzt ab auf Manga-Clips. Dein Dad raucht Cannabis? Ja, das Cannabis. Der Boss kommt und dem Nuttensohn beide Arme bricht, Kid. Und du siehst mich den Mercedes parken. Flügeltüren gehen auf, ich steppe Zeitlupe aus Nebelschwaden. Körper voller Edelmarken, überlegene DNA. Dein Tränengas hilft wenig, wenn ich stählerne MGs durchlade. Bullets durch dein Schädel jage. Ey, ich lach, wenn sie die Regel haben. Mädels blasen jeden Abend, Hebelgas im Range Rover fahre. Zu deiner Bitch, ey, ihr Sexlife spielt sich ab, wenn du nicht da bist. Wie Mailbox-Ansagen vor Jahren tickt. Ich stopf an Kids auf Skateboard-Anlagen. Heute sehen sie staunend zu, wie der Boss ein bisschen melodramatisch im Licht der Neon-Reklamen. Cool vor Maybach steht, du stehst höchstens vorm VW, wie U im Alphabet. Ich bin multitasking-fähig, halt die Uzi an dein Schädel, drücke ab und gib's dabei grad 20 Groupies parallel. Kill. Und ich hoffe, dass du mich da verstehst. Dein Uppercut und du fliegst in die Umlaufbahn vom Jupiter-Planet. See you later, du Bitch. Erzähl nicht, was für ein Player du bist, denn der Boss rollt durch die Neighborhood sitzt. Hinter Mokka-Braun getreten, Fenstern mit Chicks im fetten Beamer, Kofferraum vermögen. 670 Hektoliter vollgestreckt im Pep. Ich vercheck die Packets, ein Ghetto-Dealer. Der Chauffeur manövriert den King, so wie Tekken-Spieler. Du crack mich, battles mich netter, dich auf deinem Track zu featuren. Weg mit dir, mal deine Rap-Texte sind weg, versteck dich lieber. Oder der Mac hat Magnum zum Text an den Head und steck dich nieder. Fetz dich weg und du dich da verletzt im Dreck mit zerfetzten Gliedern. Kid, ich gleite über die Meeresoberfläche, auf nem Segelboot bespreche dort am Telefon Geschäfte. Mach nachts in Edelclubs mit Szene, Drogen, Cash. Die Coke und Esan Prominente aus der Regenbogenpresse. Geh mit AK vor die Seven. Auf dich los, denn du machst auf Pimp, aber daheim sieht man deine Bitch dann im Befehlszone mit dir sprechen. Du musst zuhören, nicken und die Fußböden wischen, denn du stehst unterm Pantoffel, so wie Schuhgrößen, Bitch. Meine Crew tötet dich, man sieht Blut strömen bis ist Richtung Himmel in die Flughöhe von Zugvögeln spritzt. Und du hast Angst um deine Sister, hab ich Gigs in deiner Stadt. Denn letztes Jahr hatte ich ja bereits den Dick in deiner Snap. Und du sprichst von Heirat, doch ich treff deine Chick im Nightclub. Ein, zwei Whisky und sie sitzt im Maybach. Es braucht nicht viel Einsatz, bis die Bitch sich frei. Der Aufwand ist ein Minimal wie Disney-Zeichner. Und ich seh ihren String-Tanger, denn ihr Mini-Rock ist knapper als Trinkwasser in Kinshasa. Ich mach ihr Hoffnungen, den Pimp zu heiraten, und sie freut sich wie ein Kind zu Weihnachten. Und sie reagiert auf mein bestes Teil mit Schreckensschreien auf dein Sau, aber nur wegen deinem Geschlechtskrankheit. Es wär besser für dich jetzt zu schweigen oder von der Brücke zu springen und wegzutreiben mit Rettungsreifen. Denn siehst du den Mac aus dem Lex zu steigen, steht dein Leben auf Messerschneide wie das Messmuck-Zeichen. Zwischen deinen Homes und meinen gibt's einen Größenunterschied, denn meine Homies sind Schränke wie bei die Schöne und das Biest. Und du willst deinen Kadett parken, doch siehst den pechschwarzen Ästen und der Stars, denn sowas kennst du nur von Quartettkarten. Ich lass deine Geliebte blown, diese Ho hat dann zwar nur einen Schwanz zum Blasen, dennoch ist die Auswahl riesengroß, Kid. Und du schreibst paar Punchlines auf das Blatt, doch ich komm und box dich um und du willst Anzeige erstatten, ey, kein Ding machen. Denn guck, deine Crackbitch verhandelt mich vor Gericht wie ihren Esstisch und deckt mich. Rennst du den Bruder, aber du stirbst, nachdem du gesungen hast, das reicht zu Nate. Deine Gang zittert wie Michael J. Fox. Rapper so ficken ist leicht wie Kate Moss. Baller auf Großstahlkopf, der Wandtresor voll Poker Rocks. Es ist der Boss, Platin Zepter, Cobra Kopf.